Kidzone Leserfragen. Ihr fragt. Ich wollte fragen. Ich habe die Frage. Meine Frage ist. Sally antwortet. Geschenkeliste schreiben ist echt anstrengend. Vor allem, wenn man sich so unverschämt viel wünscht. Ich habe eben viele Freunde. Ja, mindestens ein oder sogar zwei. Blöde Jan, jetzt halt mich nicht auf. Vor der Party will ich noch die Hörerfragen beantworten. Sonst schaffe ich das nicht mehr rechtzeitig. Gibt's auch Yu-Gi-Oh! Als Kinofilm und dann auf Video? Also, als Kinofilm gibt es Yu-Gi-Oh! Leider noch nicht. Aber du hast Glück. Am 23. Oktober sind gleich drei coole Yu-Gi-Oh! DVDs erschienen. Auf der ersten DVD findest du das Herz der Karten. Der erste Kampf mit Pegasus und der Verlust der Exodia. Auf DVD Nummer 2 geht's weiter mit den Episoden im Hornissennest, die unbesiegbare Riesenmotte und Joey gegen May. Und auf der dritten DVD sind Angriff aus der Tiefe, Alles ist relativ und Duell mit einem Geist drauf. 15 Euro, gar nicht mal so teuer. Ich wollte fragen, ob es Rubin und Saphir Edition bald für Game Boy Color auch gibt. Danke, tschüss. Oh, da habe ich aber eine schlechte Nachricht für dich. Pokémon Rubin und Saphir wurde extra für den Game Boy Advance entwickelt. Auf dem Game Boy Color funktioniert es nicht. Und es wird für den Game Boy Color auch kein Rubin und Saphir geben. Das heißt, wenn du Rubin und Saphir spielen willst, musst du dir den GBA kaufen. Und meine Frage lautet, ob ihr von MTV2 das Lied von Inuyasha auf die CD bringen könnt. Danke, tschüss. Wir freuen uns total, dass die CD so gut bei euch ankommt. Und wir würden auch total gerne Musik auf die CD bringen. Das ist aber leider nicht so einfach. Also, jedes Lied, egal ob Popmusik oder Anime-Hit, ist urheberrechtlich geschützt. Ich kann dir sagen, das ist ganz schön kompliziert mit dem Urheberrecht. Aber irgendwie ist es ja logisch, denn stell dir mal vor, jeder dürfte einfach so Lieder auf eine CD brennen. Da würden die Musiker und so weiter ganz schön dumm aus der Wäsche gucken. Keiner würde mehr ihre Platten kaufen und die würden dann nichts mehr verdienen. Naja, aber anstelle der Musik hört ihr ja dann mehr von mir und Simon. Aber weiter zur nächsten Frage. Meine Frage ist, ob Helsing auf RTL 2 kommt. Wow, Helsing ist doch das Anime mit den gruseligen Vampiren. Helsing läuft nicht auf RTL 2, sondern auf Viva. Allerdings sehr spät. Montags läuft es erst um 10:30 und freitags läuft es ein wenig früher, schon um 10. Wie heißt Yu-Gi-Oh! Übersetzt? Na, das ist mal eine richtig schwere Frage. Lass mich mal nachgucken. Hier hab ich's. Eine richtige Übersetzung von Yu-Gi-Oh! Gibt es eigentlich gar nicht. In Amerika hat Yu-Gi-Oh! Allerdings noch einen Zusatz. Dort heißt das Anime Yu-Gi-Oh! The King of Games. Übersetzt würde das dann so viel wie König der Spiele bedeuten. So, das war's für dieses Mal. Wenn ihr Fragen habt, einfach anrufen. Was, ihr wisst die Nummer nicht mehr? Okay, also 0911 28 72 280. Und denkt dran, die Voicebox ist nur dienstags zwischen 13 und 17 Uhr an.